Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 33, Vers 8 bis 9. Alle Menschen sollen den Herrn achten und in Ehrfurcht vor ihm stehen, denn er sprach und es geschah, er befahl und die Erde wurde erschaffen. Gott segne dieses Wort. Gottes Wort. In diesem Bibeltext hier aus dem Psalter, aus dem Psalm 33, lernen wir mehr über die Kraft und Stärke und die Einzigartigkeit von Gottes Wort. Denn wie wir in dem letzten Vers lesen, spricht Gott und es geschieht. Ja, er befahl und die Erde wurde geschaffen. Das lesen wir im ersten Buch Mose, gleich im ersten Kapitel. Und das ist wirklich bemerkenswert durch einzig durch sein Wort spricht Gott, das Universum, die Welt, alles in die ganze Schöpfung in ihre Existenz. Und Gottes Wort ist dann eben auch manifestiert in den Evangelien, lesen wir das zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen mehr lest über unseren Jesus Christus, da ist die Kraft auch in seinem Wort, ja, Gottes Stärke. Wird da auch bestätigt. Also Jesus Christus lehrt uns ja oder lehrt dann auch die Menschen zu der Zeit und uns auch heute, wir die Evangelien wahrnehmen und viel mehr über Gottes Wort lernen und die Lehren von Jesus Christus und vor allem auch die Wunder, die er vollbracht hat, zeigen dann immer wieder auf ihn zurück. Ja, sie weisen immer wieder auf Christus zurück. Und das tut die ganze Bibel in sich. Und hier ist ein Tipp für euch. In dem Psalter, also wenn ihr in die Psalmen geht im Alten Testament, dann holt euch, besorgt euch, wenn ihr könnt, eine Neues Leben Bibel mit roten Buchstaben, also wo Jesus' Worte rot sind. Und da könnt ihr sehen, wie Gottes Wort von Alten ins Neue Testament sich durchzieht. Und denkt auch daran, dass die Psalmen und auch das Alte Testament, dass vieles überliefert wird, eben durch Sprache, durch das Wort. Ja, also Leute haben dann Sachen gesungen, die Psalmen natürlich und im Prinzip das Alte Testament. Und so wurde das übermittelt. Ja, und das ist schon, deswegen wiederholt sich manchmal, manche Wörter wiederholen sich oder manche Sätze wiederholen sich. Das war so eine Art, damit sich Leute das in Erinnerung rufen konnten und das auswendig lernen konnten und so übermitteln konnten. Und das Erstaunliche ist, wenn man sich das mal vor Augen hält oder mal einfach darüber nachdenkt, ist, dass Gott eben sich so dann offenbart, uns offenbart hat als Menschen und dass wir diesen Bibeltext haben, also das Alte Testament und natürlich auch das Neue Testament, wenn Jesus spricht, dann zitiert er selber, also sehr viel aus dem Alten Testament natürlich, denn das Neue Testament war ja noch gar nicht da zu dem Zeitpunkt. Und dann später in der Apostelgeschichte im Neuen Testament und auch in den Paulusbriefen und Petrusbriefen und Johannesbriefen zum Beispiel, haben die, und auch in der Offenbarung natürlich, ist natürlich das Alte Testament sehr, sehr oft zitiert worden oder da sind nicht nur direkte Zitate, sondern auch indirekte Zitate zu finden. Und das, denkt mal drüber nach, das ist sehr, sehr wichtig, wie das denn alles zusammenkommt und zusammengefügt ist. Und das fügt sich dann zusammen es ist kein Puzzle, aber na, sowas, dass jedes, also wenn nur ein Teil falsch ist, ja, also das nicht passen würde aus dem Alten Testament und das Neue zusammen, dann wäre das falsch und dann wäre das auch nicht Gottes Wort. Denn Gott ist unfehlbar und sein Wort ist ein Ausdruck seiner Allmacht. Ja? Und denk nur mal drüber nach, Gottes Wort ist einzigartig, kraftvoll und stark. Also nicht nur, dass durch unseren Jesus Christus alles in die Existenz gesprochen wurde, der Anfang der Welt, das Universum, aber eben auch Christus dann, dass zum Beispiel, wenn er den Sturm stillt, wo er sagt dann, sei still, ruhig, sei still zum Sturm. Ja? Lest mal nach in den Evangelien. Da demonstriert er eben seine Kraft, seine Stärke, die wir ja auch hier auch im Psalter finden, im Psalm 33. Also Gottes Wort ist Kraft, es ist einzigartig und ein Ausdruck Gottes Allmacht. Und die Einladung ist für uns, Gottes Wort nicht nur wahrzunehmen, sondern in und durch unsere persönliche Beziehung mit Christus zu wachsen als reuige Sünder. Und die Bibel, sein lebendiges Wort, hilft uns da. In unserem tagtäglichen, wenn wir mehr über in der Bibel lesen, in unserem tagtäglichen Leben. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort. Du bist das Wort und du hast uns dein Wort gegeben. Nicht nur deine Versprechungen, sondern du sprichst und es geschieht. Also alles, was du befohlen hast, ja, wurde erschaffen, die Erde, die Welt, das Universum und wir Menschen auch. Da lernen wir auch von Adam und Eva, echte Menschen, ja, das ist keine Allegorie, sondern das ist so unsere Vorfahren. Und das ist einzigartig. Und wir danken dir für dein Wort. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, in dein Wort gehen, die Bibel mehr über dich erfahren, unser Jesus Christus, und als reuige Sünder eine persönliche Beziehung mit dir eingehen. Das ist unser Gebet für heute und wir danken dir hier aus dem Psalm 33 für deine Wahrheit. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.